Die Amoriter waren mutig und treu. David, der zu drei Viertelteilen oder mehr amoritischen Ursprungs war, bestieg den Thron mit Hilfe der Philister und als ihr Vasall. Er begünstigte die Vermischung mit den Amoritern. Seine Frauen waren Philisterinnen und Amoriterinnen. Wie ihn die Bibel beschreibt, war David hellhäutig, blond und blauäugig. Seine Mutter wird eine Amoriterin gewesen sein. Nach nur 8 Regierungsjahren konnte er Jerusalem mit Hilfe fremder Mächte einnehmen. Als Wohnsitz wählte er eine amoritische Festung. David unterscheidet sich von allen Juden. Er war ein Hirte, der gern in den Philisterheeren gedient hätte. Auch die Mutter Salomos, Bathseba, war keine Jüdin. Beide Könige besaßen keine jüdische Denkweise, sondern eine amoritische. Der Amoriter ist großzügig, abenteuerlich, kriegerisch. Er ist der Erbauer großer, heute verschwundener Festungen. Auch die geschichtliche und rassische Szene ist vollkommen verschwunden. Wegen jener bereits beschriebenen Bedingung der Schwäche des Überlegenen sind weder die physischen noch die charakterlichen Züge vorwiegend im heutigen Juden vorhanden. Andererseits, und wie wir sahen, ist der Israelit jener Zeit nicht der Jude. Dieser ist so etwas wie eine biologische Schmach. Mischung ist nicht das richtige Wort dafür, denn es bedeutet die Verbindung sympathisierender, gleichartiger Elemente. Bastard ist die Bezeichnung, Vereinigung, Beimischung von gegensätzlichem Blut, der Semiten mit dem der Hethiter und dem der Amoriter. Im arischen Indien ist dies alles genau in den Gesetzen des Manu festgelegt. Es hat ja niemand einen Vorteil von einer Vermischung einer niederen mit einer höheren Kaste. Varna sagt man dazu, was Farbe bedeutet. Beide Seiten verlieren dabei und das Karma aller wird geschädigt. So ist die Lage der Dinge. Der jetzige Jude ist eine Fortsetzung innerhalb einer abgrundtiefen Bastardisierung und in dieser Fortsetzung konzentriert sich das Mysterium des ganzen jüdischen Problems. Wie wir in das Goldene Band geschrieben, ist der Jude weder Israelit noch Hebräer. Er hat beide zum Verschwinden gebracht und sich eine Tradition angeeignet, die er erfand, indem er die Geschichte veränderte und alle gefährlichen Spuren verwischte. Der intelligenteste israelitische Stamm war der der Jesuiter. Sie hatten ägyptisches Blut. Josef hatte die Tochter eines Priesters aus Heliopolis geheiratet. Die Josefiten hassten den Stamm Juda. Zu Zeiten der Diaspora in Alexandrien ist den Juden Blut von Schwarzen beigemischt worden. Heutzutage kann der Jude folgendermaßen beschrieben werden. 5% seiner Mischung stammen vom Homo Syriacus, der einen runden, kurzen Schädel, jüdische Nase, kurzen, untersetzten Körper aufweist. Weitere 5% stammen vom Homo Arabicus mit ovalem Langschädel, schlank, groß. Etwa 10% stammen vom Homo Europaeus, die restlichen 80% werden von einer unbestimmbaren Mischung aus gegensätzlichen Merkmalen und Eigenschaften gebildet. Unsere Zeitgenossen, im Besonderen die Chilenen, die Südamerikaner, sehen hierin weder Furchtbares noch Außergewöhnliches, da sie ja selbst Abkömmlinge von Vermischten, Mestizenkinder, Bastarde, Anhänger einer Religion, die sie verteidigt, ihnen predigt und sie lobpreist sind. Nach dem letzten Krieg ist die jüdische Politik dazu übergegangen, die Reste der arischen Rasse auf der Welt zu zerstören, indem England, Frankreich, besonders aber Deutschland mit wahren Heeren von Negern, Vietnamesen, Kambodschanern, Chinesen, Türken und so weiter überschwemmt werden. Schon bald wird die weiße Rasse aussterben, wie der mythische Amoriter, die biblischen Nephilim, die von jenseits der Sterne gekommenen. Von diesen hat der Jude die Idee des auserwählten Volkes übernommen. So strebt der Judenbastard danach, der seinen Leuten anschließend die fürchterlichsten Rassengesetze auferlegte, die die geschichtlichen Zeiten jemals kennenlernten, einäugiger König im Lande der Blinden zu sein. Das geschah in dem Augenblick der Geschichte der Erde, als der Herr der Finsternis sich entschloss, ein geeignetes Werkzeug zu gebrauchen, um die Arbeit des Zerfalls in seinem ewigen Krieg gegen die göttlichen Söhne des anderen Lichtes zu vollenden. Am anderen Ende des reinen Blutes der Arier muss sich das beständig Unreine, jenes Fortwährende, des jüdischen Blutes erhalten. Und in diesem Gegenblut und durch dieses geschah es, dass der Herr der Finsternis den Pakt mit seinem auserwählten Volk begründete, sich den Namen Jehova, eines kanaanäischen Gottes, aneignend. Damit dieser Pakt niemals verraten werden kann, muss er auf dem entsetzlichen Empfinden der Rassensünde aufgebaut sein. Die Vermischung mit anderen unerwünschten menschlichen Blut genügt nicht. Es muss sich in der abgründigen Vermischung mit dem Tier ergänzen. Von daher die Scheidim der Bibel. Auf diese Weise wird der Pakt mit der schwarzen Magie erfüllt, möglicherweise in einem geistigen Beischlaf verwirklicht. Ein rabbinischer Beischlaf. Die tierischen Gesichtszüge der Juden zeigen dies. Jegliches Gesicht eines leitenden Juden, vor allem das der Rabbiner, weisen die Gesichtszüge eines tierischen Totemismus auf. Die begangene Sünde ist gegen die Gesetze der heiligen Harmonie und ist etwas, das man nicht auslöschen kann. Dies sagte Jeremias in Jeremias 2, 22, auch wenn du dich gleich mit Lauge wüschest, gleißelt doch deine Sünde desto mehr vor mir, spricht der Herr Jehova. Auch darum hasst der Jude alles Schöne in der Natur, weil diese Schönheit eine Sehnsucht nach Hyperborea ist. Um die Abmachungen dieses Paktes zwischen dem Archetypus und seinem Volk festzusetzen, hat man das Deuteronomium erfunden und dieses Moses zugesprochen. Danach den Talmud. Der erneuerte Pakt ist mit dem Archetypus wie ein notarieller Vertrag unterschrieben worden, wobei die beglaubigten Notare die Rabbiner waren. Es sind dies Esdras, die große Synagoge, und Nehemias, nicht Moses, die wirklichen Erfinder des Judentums mit seinen 13.600 Gesetzen, seiner Nomokratie, seiner Gesetzgebung, der Kahal, diese unfruchtbare Gemeinschaft, die Henry Ford mit dem Komintern der Sowjets verglich.